Ich versuche es erstmal ohne Mikro. Geht das so? Hört ihr mich oder soll ich das Mikro anmachen? Ist gut? Ja? Okay. Also, ich soll heute sprechen über Diagnose Kapitalismus, die Kritik der politischen Ökonomie des Gesundheitswesens und damit die zwei Gebiete, auf denen ich so ein bisschen zu Hause bin, nämlich zum einen die marxische Theorie, über die ich schon mal ein dickeres Buch geschrieben habe, und das Gesundheitswesen und die Gesundheitspolitik, wo ich schon länger arbeite, um diese zwei Stränge zusammenzubringen, was ich glaube, was man im Moment auch sehr gut kann. Ich will die These vertreten hier, dass das, was wir gerade erleben oder was ihr gerade erlebt, wenn ihr auch im Gesundheitswesen arbeitet, aber auch als Patienten und Patientinnen, sowas wie die reelle Subsumption des Gesundheitswesens unter das Kapital ist. Um das erklären zu können, werde ich erst kurz eingehen auf was heißt das, eine Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise? In diese Gesellschaft ist ja das Gesundheitswesen eingebettet. Als nächstes würde ich mir angucken, wo man sowieso die ganze Zeit schon im Gesundheitswesen durchkapitalisierte Verhältnisse hat. Es ist ja nicht alles irgendwie so wie in einem öffentlichen Krankenhaus, sondern es gibt schon Bereiche, die ganz kapitalistisch funktionieren. Um dann auf die Bereiche zu kommen, die noch ein bisschen anders organisiert sind, die aber im Moment gerade dabei sind, umorganisiert zu werden und dem Kapital reell unterworfen werden. Genau. Und dann können wir vielleicht über die Konsequenzen von dem Ganzen diskutieren. Der Marx stellt, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr schon andere Vorlesungen oder Vorträge hier gehört habt, von dem Ingo Stützle oder von anderen ja schon ein bisschen was über Marx auch gehört und habt auch selbst Arbeitsgruppen, wie ich gehört habe, wo er Kapital liest. Marx stellt ja in der Kritik der politischen Ökonomie zum einen die allgemeinen Zusammenhänge einer Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise dar und indem er sich darstellt, kritisiert er sie auch. Seine Perspektive ist eine andere als die der politischen Ökonomie, deshalb lege ich immer Wert auf dieses Kritik der politischen Ökonomie. Seine Perspektive ist ja die, dass diese Verhältnisse zu begreifen in der Perspektive auf Aufhebung, auf Emanzipation, auf Befreiung von Herrschaft und Unterdrückung und damit vom Kapitalverhältnis. Das ist natürlich ein Unterschied zu aktueller bürgerlicher Ökonomie, aber auch zu zeitgenössischer bürgerlicher Ökonomie, wie der Marx sie vor Augen hatte, die ja ihre Wissenschaft immer so betrieben haben, zu gucken, wie können wir den Kapitalismus krisenfrei machen? Wie können wir diese Gesellschaft so organisieren, dass der Kapitalismus sich auf ewig weiter bewegen kann und weiter als Wirtschaftsordnung bestehen bleibt? Das ist nicht die Perspektive von dem Marx und ich glaube, das ist auch generell keine vernünftige Perspektive auf Gesellschaft, dieses System am Laufen zu halten. Was macht er dazu? Ich werde jetzt nicht die einzelnen Kategorien des Kapitals aufzählen. Was macht er? Er beginnt ja zum einen mit einer Sphäre, nämlich der einfachen Zirkulation, in der die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft herrschen, also Freiheit und Gleichheit. Das heißt, er beginnt mit der Tauschäquivalenz, mit einer Sphäre, ganz abstrakt, wo Waren getauscht werden, als Äquivalente, also als gleiche Werte, wo das Geld noch nicht Kapital ist, sondern erstmal nur als Tauschmittel, als Zirkulationsmittel funktioniert. Das ist eine wichtige Unterscheidung, auf die komme ich später dann nochmal beim Gesundheitswesen, also die der Marx trifft. Geld kann durchaus real, das ist also nicht nur Ideologie, auch einfach nur Tauschmittel sein und nicht Kapital. Das wäre zum Beispiel überall da, wo die gesetzliche Krankenversicherung an ein öffentliches Krankenhaus bezahlt, ja, da findet nichts Kapitalistisches statt, auch wenn das irgendwie, da werden zwar Waren gekauft und sowas, aber da hat das Geld erstmal nur eine ganz einfache Funktion des Zirkulations- oder Tauschmittels, des Zahlungsmittels. Da ist es noch nicht Kapital. Man ahnt schon, warum das auch Sphären sind, wo jetzt drauf geguckt wird, wie kann man das auch kapitalisieren. Also mit dieser Sphäre fängt der Marx an und diskutiert, wie kann das sein, dass Reichtum in solchen Gesellschaften so erscheint, wie eine Warenansammlung, wie Waren, die dann eben als gleiche Werte getauscht werden, und wie kann zugleich in dieser Gesellschaft permanent und systematisch Profit gemacht werden. Das ist ja die Ausgangsprämisse sozusagen. Ja, also wir hören immer, sobald es mal in einer Wirtschaft kein Wachstum gibt, ja, das ist die große Katastrophe, wenn die Wachstumsraten zurückgehen, wenn es sogar ein Minuswachstum gibt. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht sehr oft. Jetzt in dieser Wirtschaftskrise einmal im Jahr 2009. Also das ist die fatale Krise für eine kapitalistische Gesellschaft. Sie muss permanent, sie ist gezwungen zu wachsen und sie ist gezwungen, also Profite zu machen. Das liegt in ihrer Logik. Das heißt, er zeigt einerseits diese Sphäre, beschreibt er, diskutiert die, analysiert die und sagt aber oder zeigt im Kapital, dass die nur bestehen kann, also diese Gleichheit, diese Freiheit, unter der Voraussetzung, dass eben Profite gemacht werden. Und wie kann man dann Profite machen, ohne dass das irgendwie als Betrug angesehen wird? Das macht er dann über diese wahre Arbeitskraft. Das heißt, seine These ist, und ich denke, die kann er auch gut begründen, mit der wahren Arbeitskraft hat man eine Ware, die in der Lage ist, zu Äquivalenten gekauft zu werden, aber sie kann mehr Wert produzieren, als sie selbst mehr Wert ist. Ja? Und diesen Surplus, dieses Mehr, das kann sich die Kapitalistenklasse umsonst aneignen. Das ist erstmal die Ausgangsthese. Jetzt brauchen wir mal zwei, die Zettel. Das heißt, er beschreibt dann die kapitalistische Produktionsweise, das ist eigentlich der Rest von diesem ersten Band, das Kapital, und beschreibt da, wie dieser, er nennt es den Hunger nach Mehrwert, wie der sich realisiert, ja, in der kapitalistischen Produktionsweise. Da gibt es erstmal zwei Möglichkeiten. Wenn das also immer über die wahre Arbeitskraft geht, man kann einmal den Arbeitstag verlängern, damit erhöht man den absoluten Mehrwert, ja, also dann immer solche Beispielrechnungen, Arbeiter arbeitet, was weiß ich, 6 Stunden am Tag, um seinen eigenen Wert zu reproduzieren, und dann legt er nochmal 6 Stunden drauf, und das, was in dieser Zeit entsteht, kann der Kapitalist, ich nehme jetzt immer die männliche Form an der Stelle, weil das der Marx auch macht eigentlich, weil später versuche ich das zu ändern, das kann er sich umsonst aneignen. Das ist die eine Variante, die findet permanent auch immer mal wieder statt. Also wir erleben ja gerade oder haben in den letzten 10, 20 Jahren auch erlebt, dass die Arbeitszeit wieder absolut ausgeweitet wird. Früher haben die Leute, vor 20, 25 Jahren haben die Leute kürzer gearbeitet, außer vielleicht im Gesundheitswesen, was mir so Ärzte erzählen. Aber wir erleben gerade eine Ausweitung auch des Arbeitstages. Die andere Variante ist die Ausweitung des relativen Mehrwerts, und das heißt, man muss irgendwie versuchen, die Arbeit produktiver zu machen. Produktiver als der Konkurrent. Man muss versuchen, in der gleichen Zeit mehr Waren herzustellen. Ja? Also wird, was heißt es? Man versucht, neue Maschinen irgendwie zu erfinden. Ja? Beim Konkurrent abzugucken, wie macht der das? Man versucht, die Arbeitskraft zu optimieren und versucht, die Arbeitsabläufe zu optimieren und. Alles das wird uns, wenn wir dann aufs Gesundheitswesen gucken, begegnen im Krankenhaus. Ich meine, dass das genau das ist, was im Krankenhaus im Moment passiert. Es wird versucht, die Arbeitsabläufe so zu optimieren, dass die Stückzahl erstens erhöht werden kann. Die wird ja permanent erhöht. Die Stückzahl wäre in dem Fall die Patientenzahl. Und es werden die Abläufe sozusagen industriell umorganisiert. Das ist, also dem Marx folgt, also eine immanente Logik des Kapitals. Ja? Man versucht auf Gedeih und Verderb mehr Waren in der gleichen Zeit produzieren zu können, in derselben Qualität als der Konkurrent, und damit ein Vorteile, Marktvorteile zu haben, mehr Profit machen zu können. Das wiederum machen dann allerdings alle Konkurrenten, und so hat man so eine Spirale in Gang gesetzt, die permanent versucht, die Produktionsweise zu verändern, zu optimieren oder irgendwelche Bereiche Das mögen Regionen sein, geografisch, das können aber auch gesellschaftliche Bereiche sein, die irgendwie dieser Logik noch nicht unterworfen sind, die zu unterwerfen und auch zu kapitalisieren und irgendwie Profit draus zu schlagen. Er beschreibt das einmal in einem Zitat so, dass er sagt, Produktion und der Produktion willen, Produktion als Selbstzweck, sobald es überhaupt unmittelbar Zweck der Produktion wird, möglichst großen und möglichst viel Mehrwert zu produzieren, sobald überhaupt der Tauschwert des Produkts der entscheidende Zweck wird. Indes realisiert sich diese dem Kapitalverhältnis immanente Tendenz erst in adäquater Weise und wird selbst eine notwendige Bedingung, auch technologisch, sobald sich die spezifisch kapitalistische Produktionsweise mit ihr die reelle Subsumption der Arbeit oder das Kapital entwickelt hat. Was heißt das? Er beschreibt das im Kapital so, historisch betrachtet, hat man Handwerksverhältnisse, die waren noch zünftig organisiert, dann hat man langsam manufakturelle Verhältnisse, Verlagsarbeit, die Leute haben zu Hause noch gearbeitet in ihren Werkstätten, aber schon für einen Auftraggeber, also schon Waren produziert, auch Formen, die wir im Moment gerade auch wieder erleben hier. Und zunächst mal war das Kapitalistische daran, dass ein Kapitalist diese Waren angeeignet hat, die Arbeitskraft angeeignet hat mit Profit, aber die Arbeitsprozesse selber noch nicht verändert hat. Aber es ist dieser Dynamik immanent, eben dann auch die Arbeitsverhältnisse zu verändern. Und dazu gehört dann eben auch die große Industrie, das Großindustrielle zu organisieren. Und wer ein bisschen älter ist unter euch, der, also man kann das immer mal wieder auch mitkriegen, ja, noch vor, sag mal, vor 70 Jahren gab es irgendwie noch kleine, vor 70, noch in meiner Kindheit, vor 30 Jahren gab es noch im kleine Schneidereien irgendwie im Spessart, ja, wo kleine, fast manufakturmäßig irgendwie produziert haben. Die haben ihre Waren auch noch verkaufen können. Das ist natürlich alles nicht mehr da, sondern das wird irgendwie heute großindustriell gemacht. Das wird vorrangig im Ausland gemacht, in Bangladesch oder sonst wo, wo dann auch entsprechend, ihr kennt die Bilder vor kurzem, unter entsprechenden Bedingungen das produziert wird. Ich denke, wir erleben das bedingt so auch im Gesundheitswesen und kommen da gleich drauf. Jetzt sagt der Marx auch, ich höre dann auch gleich auf, über Marx zu reden und mache dann einen Schwenk zum Gesundheitswesen, zeigt auch, dass es in dieser Gesellschaft, die so organisiert ist, erstmal keine Instanz gibt, die wie der Gesamtkapitalist agiert. Es gibt erstmal niemanden, der da nochmal den Draufblick hat und sagt, ja, ihr seid zwar alle Konkurrenten untereinander und versucht euch gegenseitig auszustechen und irgendwie noch mehr Profit rauszuschlagen, aber irgendeiner muss ja mal dafür sorgen, also für bestimmte gesellschaftliche Grundbedingungen oder für, was weiß ich, die Arbeitszeit zu beschränken und sowas. Diese Funktion wird der Staat übernehmen, der in diesen besonderen Interessen versucht, das Allgemeine herzustellen. Ja, der gleichzeitig aber versuchen muss, die Akkumulationsbedingungen für das Kapital oder für alle Kapitale oder für die, die ihn gerade am besten beeinflussen, vielleicht herzustellen. Also das heißt, der Staat hat eine durchaus widersprüchliche Aufgabe. Wenn es ein demokratischer Staat ist, muss er ja zugleich dann auch Wählerinteressen bedienen, Wählerinnen und Wähler, die wenigstens qua Stimmrecht dann unterschiedliche Parteien wählen können. Ja, die allerdings alle dieselbe Aufgabe haben werden, wenn sie an die Regierung kommen, nämlich diese Akkumulationsbedingungen zu sichern. Da gibt es aber dennoch Spielraum und das ist ja der Unterschied in diesen verschiedenen Parteien. Also was der Marx zeigt ist, das macht er dann auch dankenswerterweise an der Gesundheit zeigt er das und sagt, das ist ein Zitat aus dem Kapital, in jeder Aktienschwindelei weiß jeder, dass das Unwetter einmal einschlagen muss, aber jeder hofft, dass es das Haupt seines Nächsten trifft. Das ist uns inzwischen auch geläufig, ne, diese das Bild, nachdem er selbst den Goldregen aufgefangen und in Sicherheit gebracht hat. Nach mir die Sintflut ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird. Eine der wenigen Anmerkungen von dem Marx, wo die Staatsfunktion mal diskutiert. Das Buch zum Staat ist ja leider nicht geschrieben worden. Ingo musste sich da ja auch was ausdenken, dass er Staatsverschuldung diskutiert hat. Das kann man nur indirekt dann mit dem Marx machen. Also das heißt, er sagt hier, die Institution, die den gesellschaftlichen Zwang darstellt, die Staatsgewalt, der Staat mit dem Gewaltmonopol, die ist diejenige, die die Kapitalisten zwingen kann, in bestimmten Grenzen sich um die Gesundheit zu kümmern. Das kann unterschiedlich stattfinden. Das ist in Deutschland dann dieser Kompromiss unter Bismarck gewesen mit der Sozialversicherung, wie wir sie heute noch haben, mit Arbeitsschutzgesetzen und so weiter. Das sind Arbeitszeitregelungen, ja, bis es sowas wie einen 8-Stunden-Tag oder den 10-Stunden-Tag zu Marxes Zeiten gab, haben die alle versucht, ihre Arbeiter und Arbeiterinnen und die Kinder, die sie beschäftigt haben, so lange zu beschäftigen, wie es nur irgend geht. Und wenn der Konkurrent die 14 Stunden hat arbeiten lassen, hat der andere gesagt, dann lasse ich mal eine 15 arbeiten und habe noch mehr produziert. Das ging auf lange Sicht gesehen nicht gut. Also in der Zeit von dem Marx war das so, dass es auf 3 Generationen Arbeiter, eine Generation Kapitalisten kam. Also die Leute sind total früh gestorben an Erschöpfung. Wenn man schon mit 6 oder 7 anfängt, im Bergwerk zu arbeiten, dann wird man nicht so viel älter als 4 oder 25. Und da ist dann der Staat eingetreten. Der kann dann einfach auch nicht, ne? Aber der hat dann Arbeitszeit begrenzt. Wenn die dann allerdings wieder für alle gleich begrenzt ist, dann kann also keiner mehr seinen Vorteil draus ziehen, seinen individuellen, die länger arbeiten zu lassen. Also das ist hier die Funktion. Ich denke jetzt auf heute übertragen und aufs Gesundheitswesen hatte das die Konsequenz, dass das Kapital in der Weise zur Rücksicht gezwungen wurde, dass es im Gesundheitswesen einen Bereich gibt, der einfach erstmal nicht kapitalistisch organisiert war. Größtenteils. Ja? Also, dass es diese Sozialversicherung gab, die eben eine Sozialversicherung ist und kein Unternehmen gewesen ist. Ja? Da werden keine Gelder an den Kapitalmarkt angelegt und so weiter, sondern das ist ein Umlageverfahren, wo die jetzt Versicherten bezahlen für das, was jetzt ausgegeben werden muss, ohne dass das irgendwie kapitalistisch ist. Es hat dazu geführt, dass wir ein flächendeckendes Gesundheitswesen haben, dass es nahezu alle Menschen im Land Zugang zu dieser Versorgung haben. Es war anfangs so, dass die Krankenhäuser so gut wie fast alle öffentlich waren oder frei gemeinnützig, also kirchlich irgendwie, ja, dass dieser Bereich einfach ein Stück weit nicht kapitalistisch war. Das ist in den USA zum Beispiel ganz anders. Da war das von Anfang an sehr viel mehr durchkapitalisiert, sind sehr viel mehr privatisiert. Ja? Also da gibt es einen riesen Spielraum. Man könnte das auch in England oder in Großbritannien ist das so gewesen, dass dieser Kompromiss so aussieht, dass es ein staatliches Gesundheitswesen gibt. Also da gibt es durchaus viel Spielraum und im Moment sehen wir, dass da mächtige Kräfte am Werk sind, das zu ändern in Deutschland. Vielleicht auch mit Blick auf Südeuropa, wo man in der Krise ja auch gerade dabei ist, massiv zu privatisieren, massiv soziale Rechte abzubauen und so weiter. Und das könnte sich vielleicht nochmal verschärfend auch dann wieder auf Deutschland zurückschlagen. Wenn man jetzt erst nochmal einen Schwenk macht und guckt, wo herrscht denn schon immer Kapitalismus, sagen wir mal immer in der Geschichte der Bundesrepublik, mit DDR rede ich jetzt nicht, weil das nochmal sowieso nicht eine kapitalistische Gesellschaft war, wenn auch es noch nicht wirklich eine sozialistische war. Dann hat man mehrere Bereiche, die schon immer kapitalistisch sind. Das ist einmal die Pharmaindustrie, die Geräteindustrie. Sehr mächtig in Deutschland. Das hat auch was mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu tun, dass gerade die Pharmaindustrie, die aus der chemischen Industrie kommt, so mächtig ist. Die können auf einem relativ geschützten Markt gigantische Profite machen. Mehr Profite als jede andere Branche in Deutschland. Ein weiteres Segment, was auch schon immer kapitalistisch war, ist die private Krankenversicherung. Mehr als 10% der Bevölkerung sind privat versichert bei Konzernen wie der Allianz. Ja. Das ist auch was Ungewöhnliches. In der Regel gibt es entweder private oder staatliche oder Sozialversicherungssysteme, aber so eine Mischung, dass so ein großer Anteil von über 10% sich ausklinken kann aus einem Solidarsystem, bei dem die anderen 90 versichert sind, das gibt es nicht nochmal auf der Welt. Hat auch eine lange Geschichte, auf die ich hier nicht eingehe. Aber hier hat man von Anfang an kapitalistische Prinzipien. Hier gibt es ganz wenig Solidarität. Hier gilt das Äquivalenzprinzip. Das heißt, der Beitrag, den ich als Privatversicherte, also ich bin nicht Privatversicherte als Beispiel, den ich zahlen würde als Privatversicherte, der muss äquivalent sein zu meinem versicherungsmathematischen Risiko. Also wenn ich eine Familie habe, die alle viele Herzkrankheiten hatten oder wo viel Brustkrebs oder ich weiß nicht was war, ja, wenn ich einen Job habe, der mich mutmaßlich krank macht, früher war es auch noch wichtig, ob ich eine Frau war oder nicht, das dürfen sie heute nicht mehr den Unterschied machen, entsprechend wird der Beitrag berechnet. Also das heißt, ein ganz normales, simples Äquivalenzprinzip. In der gesetzlichen Versicherung ist das ja anders. Die private Versicherung legt die Gelder, die sie einnimmt, auf den Kapitalmarkt an und versucht sie da zu vermehren oder eben auch wieder zu vermindern, je nachdem, wie gerade die wirtschaftliche Lage ist. Da ist nicht mehr viel durchzukapitalisieren. So eine Zwischenebene gibt es in der ambulanten Versorgung, das sind die niedergelassenen Ärzte, das sind Kleinkapitalisten, ja, also die beuten auch ihre Arzthelferinnen aus, aber die können nicht das, was ein anderer Kapitalist machen kann, sich vergrößern und zum Konzern werden oder sowas. Das konnten sie also bislang nicht, sondern sie konnten nur in ihrer Einzelpraxis als Kleinkapitalisten arbeiten. Dennoch hat dieser Status auch dafür gesorgt, dass das schon immer ein sehr ökonomisierter, durchökonomisierter Bereich war. Also wenn die jetzt schreien, Gesundheit ist keine Ware und so, und dann ist das immer auch ein bisschen geheuchelt. Sie waren diejenigen, die das auch schon relativ früh mehr vorangetrieben haben. Und schon lange bevor das im Krankenhaus der Fall war, aufgrund von Geldanreizen, Leistungen ausgeweitet haben, die nicht mehr medizinisch begründet waren. Ja, gibt es schöne Texte aus den 70er Jahren, könnt ihr euch durchlesen. Die darf man nicht vergessen, wenn man heute die Ärzte schreien hört, dass Gesundheit Ware wird und Konzernmedizin. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob das Kleinunternehmer sind oder ob sie unter dem Dachfleisch von der Rhön-Klinikums AG in Zukunft arbeiten müssen. Und das nochmal systematisch richtig, also das Profitmachen systematisch immanent in den Strukturen ist, wo das also bei den niedergelassenen Ärzten immer noch auch noch eine individuelle Frage war, wie weit sie das mit sich selbst auch vereinbaren können, ob sie jetzt nur dem Geld folgen oder eben auch ihrem Medizinerethos oder irgendwas dazwischen. Der andere Bereich, von dem ich vorhin geredet habe, der erstmal nicht kapitalistisch war, das waren die ganzen öffentlichen Institutionen. Also zum Beispiel der Krankenhaussektor. Bis in die 90er Jahre waren die Krankenhäuser öffentlich oder eben frei gemeinnützig. Es gab kaum private Krankenhäuser. Und was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, Sie wurden finanziert nach dem Selbstkostendeckungsprinzip, also nach einem nicht unbedingt Marktprinzip oder nicht nach einer kapitalistischen Logik, sondern die Idee war damals, wir brauchen Krankenhäuser, wir haben Krankenhäuser, die versorgen Patienten und das, was da anfällt an Kosten, das muss bezahlt werden. Selbstkostendeckung. Wenn das Geld nicht reicht am Ende, ich verkürze das jetzt, zwar ein bisschen komplizierter, dann muss eben nachverhandelt werden. Ja? Und zur Not mussten die Krankenkassen ihre Beiträge erhöhen. Aber die Idee war erstmal, der Zweck des Ganzen ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung und die Mittel müssen wir dann eben zur Verfügung stellen in einer der reichsten Gesellschaften der Welt. Das hat sich ziemlich verkehrt inzwischen. Komme ich gleich drauf. Was hat man als gegenüber? Die gesetzliche Krankenversicherung. Die funktioniert nach einem Prinzip, das ich meine, es unbedingt zu verteidigen gilt. Nämlich sie funktioniert ja so, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit bezahlt. Das heißt, in der bürgerlichen Gesellschaft ist die Leistungsfähigkeit das Einkommen. Jeder bezahlt einen prozentualen Anteil an seinem Einkommen. Aber jeder bekommt alles, was er medizinisch braucht. Jetzt könnt ihr gleich kommen und sagen, man kriegt ja nicht mehr, was man alles braucht. Und das ist eingeschränkt, das stimmt alles. Ja? Also es gab Reformen, wo bestimmte Leistungen eingeschränkt worden sind. Dennoch gilt das ziemlich flächendeckend, würde ich sagen, trotzdem immer noch. Ja, was notwendig ist, wird bezahlt. Das ist das Prinzip. Und das ist ein strikt, ich würde fast sagen, antikapitalistisches Prinzip. Ja? Also der Hartz-IV-Empfänger, wenn er irgendeine Diagnose hat, kriegt dieselbe Behandlung wie irgendjemand anders, der vielleicht das Zehnfache von ihm an Beitrag bezahlt. Ja, weil diese zwei Prinzipien unabhängig voneinander sind. Im Prinzip wird nicht geguckt, was hat denn der Mensch einbezahlt und was können wir ihm dafür geben. Sondern er bekommt das, was er braucht und egal, was er eingezahlt hat. Das macht ja die Solidarität aus in diesem System. Die Besserverdiener sind solidarisch mit den Schlechterverdienern, die Gesunden sind solidarisch mit den Kranken, die Jungen mit den Alten und so weiter. Ja. Muss man sich immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich für eine zivilisatorische Errungenschaft ist, so im Prinzip. Ja, zu sagen, es ist uns egal, was du einbezahlt hast. Uns ist uns egal auch, ob du selber schuld bist, ja, weil du zu viel rauchst oder irgendwas. Ja. Wir kommen dafür auf, dich zu versorgen. Das ist entsprechend stets unter Beschuss. Ja. Und das ist eine Form von Solidarität, die sonst eigentlich in dieser Gesellschaft, in dieser organisierten Weise und auch in dieser funktionierenden Weise, würde ich sagen, im Vergleich mit anderen Ländern, bei allen Problemen, die es gibt, die es sonst irgendwie in dieser Gesellschaft gar nicht gibt. Es gibt noch ein paar andere Bereiche, die ausgenommen sind aus der kapitalistischen Logik. Das ist Bildungswesen. Ja. Aber auch da erleben wir ja eine Privatisierung, eine Veränderung, eine mehr Abhängigkeit davon, wie viel Geld man hat und. So. Was wir jetzt seit mehr als 20 Jahren in der Bundesrepublik erleben, ist diese neoliberale Wende, eine Reaktion, würde ich sagen, auf die Weltwirtschaftskrise aus den 70er Jahren. Eine angebotstheoretische ökonomische Vorstellung, das heißt nichts anderes Angebotstheorie als man muss die Arbeitgeber möglichst schonen, die Arbeitgeber zahlen auch Anteile in die gesetzliche Krankenversicherung, also ist seitdem eine Leitlinie der Politik, und zwar ob CDU und FDP oder Grün-Rot, ganz egal gewesen, Lohnnebenkosten zu senken. Arbeitgeber entlasten, das war das Credo, das Mantra, um sie konkurrenzfähig zu machen auf dem Weltmarkt. Ja. Das ist einhergegangen, das werde ich jetzt nicht weiter erläutern, das kann man nachlesen, mit einer ganzen Menge Mythenbildungen, mit Propaganda, mit Ideologie, also dem Mythos von der Kostenexplosion, der Mythos von den zu hohen Lohnnebenkosten, der Mythos von dem demografischen Wandel oder der demografischen Zeitbombe. Ja, also gerne argumentiert man anscheinend mit Bomben und Explosionen und sowas. Gerade das mit der Demografie kann man wunderbar bei dem Marx im ersten Band das Kapital auch nachlesen. Damals hieß der Mensch Malthus, der das gemacht hat. Heute heißt er wie heißt der in Kiel, Beske und andere, ja, die irgendwie vorrechnen, also wie das mit dem demografischen Wandel ist, dass das unser ganzes Sozialsystem zusammenwirft und dass man deshalb privatisieren muss, darauf läuft es immer raus. Das kritisiert der Marx schon vor 150 Jahren oder vor fast 200, dass da immer vermeintlich natürliche Kategorien wie alt und jung ganz unsozial diskutiert werden, ja, obwohl sie soziale Gründe haben und man die sozial diskutieren müsste. Also das geht einher, das kann man schön nachlesen, dass das alles Mythen sind, dass das Lügen sind, dass das Propaganda ist. Bei dem Hartmut Reiners, wen das interessiert, der dekliniert das immer alles schön vor und rechnet das vor, dass das alles so nicht stimmt und dass es nur einem ganz bestimmten Zweck dient. Das dient dem Zweck, dieses System, so wie wir es haben, umzubauen, weiter zu privatisieren. Ja? Und das haben sie auch gemacht, und zwar massiv. Und jetzt überlege ich, womit ich anfange, mit dem Krankenhaus. Im Krankenhaus hat man vor 2004, also vor fast 10 Jahren, eine andere Art der Finanzierung eingeführt, die DRGs, Diagnosis Related Groups, Fallpauschalen. Die haben abgelöst die tagesgleichen Pflegesätze und die haben die ganze Finanzierungslogik des Krankenhauses gewissermaßen auf den Kopf gestellt, indem sie nämlich für jeden Fall eine bestimmte Summe Geld ausgerechnet haben und eine bestimmte Liegezeit. Ja, also während es früher für Krankenhäuser lukrativ war, Patienten lange liegen zu lassen, weil sie pro Tag mehr Geld bekommen haben, ist es jetzt lukrativ für ein Krankenhaus, erstens schwere Fälle zu bekommen, und zwar solche schweren Fälle, die man leicht handeln kann wiederum, also schwere Fälle, die viel Geld bringen, aber die man leicht handeln kann, die man womöglich relativ früh entlassen kann, also vielleicht sogar unterhalb der ausgerechneten Durchschnittsverweildauer, die bringen Geld. Gleichzeitig hat man die Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander gesetzt und hat gesagt, es gibt, alle Krankenhäuser stehen miteinander in Konkurrenz, ob öffentlich, privat oder frei gemeinnützig, spielt keine Rolle. Und auf dem Markt wird sich schon herausmitteln, welches dann übrig bleibt. Auf dem Markt bleibt aber nur das übrig, was gut wirtschaftet. Das Krankenhaus, das gut wirtschaftet, muss aber nicht ein Krankenhaus sein, das gute Medizin macht. Das muss überhaupt nicht zusammengehen. Ja. Man könnte auch sagen, ein Krankenhaus, das auch leicht, also ein Krankenhaus, das zum Beispiel mal Schlaganfallbetten leer stehen lässt, weil es keine Schlaganfallpatienten gerade gibt, das ist ja deshalb kein schlechtes Krankenhaus. Ja. Das ist aber nicht die Marktlogik, sondern die Marktlogik ist, wir müssen diese Schlaganfallbetten füllen und wir müssen irgendwie auf Gedeih und Verderb gucken, dass wir unsere Betten füllen. Und wir müssen das deshalb tun, weil jeder Fall, der da kommt, jedes Bett, was da belegt wird, ja Geld bringt. Ja? Und es ist jetzt kompliziert, auch wenn es eine Deckelung über Budgets gibt, ist es trotzdem so, und das kennen wir schon aus dem ambulanten Sektor, da war das nicht anders, dass wie so ein Hamsterrad-Effekt eingetreten ist, dass alle Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander jetzt versuchen, möglichst viele Patienten zu bekommen und möglichst ihren Case-Mix-Index zu erhöhen oder so zu optimieren, dass für sie das Beste rauskommt. Das ist das, wo ich sagen würde, da kann man wirklich sagen, da findet reelle Subsumption unter das Kapital statt. Da findet eine völlige Verkehrung der Zweck-Mittel-Relation statt. Jetzt muss ich gerade suchen, ob ich mal ein Zitat hier finde. Genau. Ja, in einem Text aus dem Kapital oder aus den Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses beschreibt der Marx das so, dass er sagt, es ist die Produktion, die sich nicht an vorausbestimmende und vorausbestimmte Schranke der Bedürfnisse bindet. Produktion im Gegensatz zu und unbekümmert um den Produzenten, der wirkliche Produzent als bloßes Produktionsmittel, der sachliche Reichtum als Selbstzweck. Und die Entwicklung dieses sachlichen Reichtums daher im Gegensatz zu dem und auf Kosten des menschlichen Individuums. Dies wird zum Gesetz unabhängig vom Willen der einzelnen Kapitalisten in der kapitalistischen Produktionsweise. Also er sagt, der Zweck der Produktion ist hier nicht mehr bei dem Schreiner einen schönen Schrank herzustellen, sondern der Zweck ist erstmal nur noch Profit zu machen. Der Zweck ist auch nicht mehr die vorherbestimmten gegebenen Bedürfnisse, als ob sie natürlich seien, zu befriedigen, sondern zur Not Bedürfnisse zu erzeugen, Bedürfnisse zu kreieren, damit man sie dann befriedigen kann, wenn sie denn nur irgendwie, also Bedürfnisse sind, die Geld haben, um Profit zu machen. Also das heißt, das Kapital schafft sich in einer bestimmten Weise selbst Bedürfnisstrukturen, die man dann eben befriedigen kann. Und ich glaube, wenn man im Krankenhaus arbeitet, kann man sich bildlich vorstellen, was das meint. Ja? Also wenn ich euch sage, dass es in Deutschland, seit es diese Finanzierungsänderung gab im Krankenhaus, über 600 Herzkatheteruntersuchungen gibt pro 100.000 Einwohnern, obwohl es in der OECD nur 127 gibt, dann habt ihr dann mehr als eine über eine Vervierfachung der Zahl der Untersuchungen. Ja, bei nicht irgendwie nachweisbarer, besserer Herzgesundheit der deutschen Bevölkerung. Ja, wenn ihr euch Zahlen anguckt über Hüft-OPs, wo Hüften ersetzt werden, oder Knie-OPs, ja, wo Knie ersetzt werden, dann werdet ihr in dem zeitlichen Verlauf im Jahr 2004 einen Knick finden und es geht nach oben. So wie allgemein die Fallzahlen im Krankenhaus einfach 2004 nach oben. Man hat jedes Jahr eine Steigerung von Fallzahlen, obwohl man keine Bevölkerungswachstum hat, kein signifikantes, selbst wenn man den demografischen Wandel rausrechnet. Man hat eine Steigerung, die sich immer an dieser Umstellung der Finanzierung irgendwie ablesen lässt. Beatmungsstunden und. Ja, das, was lukrativ ist in diesem DRG-System. Das heißt, da wird selbst in einem sensiblen Bereich wie im Gesundheitswesen werden ja Kranke geschaffen. Ja? Entsprechend hat man Verträge für Chefärzte, die dann auch in denen Stückzahlen stehen. Ja? Wo man also einen leistungsabhängigen, variablen Bestandteil des Lohns oder des Gehaltes hat, der eben an die Stückzahlen gebunden ist, die man bringt. Nicht alle Ärzte unterschreiben solche Verträge, weil sie sagen, das kann ich eigentlich noch nicht gewährleisten. Ja, ich kann, wenn ich meinem medizinischen Ethos folge, nur das machen, was medizinisch notwendig ist. Und das kann ich ja nicht selber produzieren. Anscheinend geht das doch in größerem Ausmaß. Ja, also wir haben das im niedergelassenen Bereich ja lange vorher erlebt. Im niedergelassenen Bereich hat man eine ähnliche Ökonomisierung über sowas wie IGL-Leistungen. Die hat die Kassenärztliche Vereinigung schlichtweg erfunden, damit die niedergelassenen Ärzte noch eine andere Einnahmequelle haben. Ja, das war ganz offen auch so gesagt. Wo also auch viele, nicht alle Leistungen angeboten werden, deren medizinischer Wert und deren medizinische Evidenz hoch umstritten ist. Also man kann in diesem Bereich, weil die Anbieter zugleich die Leistungen bestimmen und nicht die Patientinnen und Patienten, offensichtlich, wenn das denn kommerzialisiert, ökonomisiert ist, Bedürfnisse. Der Ökonom würde sagen, das ist angebotsinduzierte Nachfrage. Ja, also das kennt man schon lange, irgendwie, wenn in Berlin sich ein neuer Orthopäde angesiedelt hat, ist die Anzahl der orthopädischen Patienten gestiegen. So, ja. Und das haben wir jetzt im Krankenhaus, aber im Krankenhaus richtig systematisch, weil selbst ein öffentliches Krankenhaus, das nicht Profite und sowas machen muss, muss dieser Logik, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen, ist der unterworfen. In öffentlichen Krankenhäusern sind die Verhältnisse oft noch nicht ganz so schlimm, also auch was die Beschäftigtenzahlen angeht, aber sie sind auch ökonomisiert. Weil was geht parallel mit so einer Fallzahlsteigerung einher? Einsparung am Personal, vor allem am pflegerischen Personal. Ja? Weil man da sparen kann. Das ist ja irgendwie ein arbeitsintensiver Sektor, das Gesundheitswesen, also spart man am pflegerischen Personal. Was macht der Gesetzgeber, um diesen Prozess vorbildlich zu begleiten? Er schafft alle gesetzlichen Regelungen der Personalbemessung ab. Es gibt keine Regeln mehr, die besagen, auf so einer Station müssen mindestens so und so viel dreijährig ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger oder so und so viele Ärzte sein. Diese Regeln gab es früher mal, die sind abgeschafft worden. Und als ob man nicht was daraus lernen könnte, was diese DRGs anrichten, hat man jetzt seit diesem Jahr das Gesamte auch für die Psychiatrie abgeschafft. Es gibt in der Psychiatrie immer noch eine Personalregelung, Psych-PV wird immer abgekürzt. Auch die ist seit diesem Jahr, also die wird jetzt irgendwie beschlossen worden, ist es letztes Jahr, und abgeschafft wird sie irgendwie übernächstes Jahr. Weil man auch dort, ähnlich wie in der Somatik, aber ein bisschen anders, auch solche Pauschalen einführt. Also auch da ökonomisiert. Ja, die Konsequenzen wird man jetzt, kann man schon im Voraus kann man schon voraussagen, das machen auch viele kritische Leute, dass hinter die nicht haben, das zu tun. Ja, also man hat da eine Industrialisierung der Medizin, man macht dann zum Beispiel Überlegungen, wie können wir die Prozesse optimieren, und zwar optimieren in einem betriebswirtschaftlichen Sinn. Wir haben hochbezahlte Ärzte im Krankenhaus, dann haben wir nicht so hochbezahlte, gut ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger, dann haben wir Hilfskräfte, dann haben wir Leute aus der Putzkolonne. Was macht der Ökonom in so einer Logik? Dann haben wir überlegt, was bräuchten die Ärzte alles nicht machen. Das kann man doch abgeben an die Blutabnehmerkolonne, die Brigade der Blutabnehmer, die Phlebotomisten. Ja? Dann rechnet man aus, das ist mein Lieblingsbeispiel. Die Ärzte in unserem Krankenhaus brauchen so und so viele Stunden am Tag nur Blut abzunehmen, das kann man doch sparen. Da schaffen wir eine neue Berufsgruppe, die Blutabnehmer. Ja, die schicken wir morgens von 7 bis 9 oder wann auch immer durch die Station, die nehmen Blut ab und dann gehen sie wieder. Denen kann man 8,50 Euro bezahlen. Ja, das kann jeder, wenn er 2 Wochen angelernt wird. Oder ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Und so können wir Geld sparen. Die nächste Überlegung ist, naja, aber so eine Pflegekraft, die macht ja ganz viel, was gar nicht wirklich Pflege ist. Ja, also Essen reichen, das kann auch jeder, oder ein Bett beziehen oder sowas. Ja, das können wir doch auch abgeben. Das geben wir den Hilfskräften, die nur eine einjährige Ausbildung haben. Oder das, was die Hilfskräfte machen, auch das könnten wir ja nochmal verlagern, vielleicht an die Putzkolonnen zum Teil. Ja, und so wird irgendwie in so einer Abwärtskaskade überlegt, wie können wir was delegieren an die nächst untere, also von der Bezahlung her untere Berufsgruppe. Auch das ist eine Form von Industrialisierung, ja, weil das auch eine Aufteilung ist nochmal, dass Patienten womöglich in unterschiedliche Bereiche, und das ist so eine Form von Zerstückelung, wie man es eben im Taylorismus auch hat, wie man es in der Autoindustrie auch hat. Ökonomen haben da auch keine Scheu, das genauso auch zu beschreiben. Zu sagen, ja, Flugzeugcockpit oder ist die Autofabrikation, die ist doch irgendwie der Maßstab, an dem wir uns da orientieren können. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten und dann höre ich auf. Also der Prozess, glaube ich, ist am weitesten fortgeschritten in den Krankenhäusern, und das ist wie ein Zug, der keine Bremsen hat im Moment, ja, der sich permanent beschleunigt. Ja, die Fallzahlen werden von Jahr zu Jahr gesteigert, und da wird es nicht reichen, kleine Stellschräubchen zu verstellen oder zu sagen, da brauchen wir halt ein bisschen Qualitätskontrolle und so. Da muss, glaube ich, grundsätzlich irgendwie eine richtige Notbremse gezogen werden, um das irgendwie wieder abzuschaffen und irgendwie wieder anders zu organisieren. Was nicht heißt, zurückzugehen zum guten, gemütlichen, öffentlichen Krankenhaus vielleicht, oder zumindest schon zu einem öffentlichen, aber vielleicht müssten wir da auch nochmal gucken, was ist denn da früher so kritisiert worden, was war denn da auch nicht so toll. Aber das, was da passiert im Moment, ist glaube ich, eine Katastrophe für die Beschäftigten und für die Patienten. Und dann haben wir als drittes die gesetzliche Krankenversicherung, wo ich gerade dieses tolle Prinzip so gelobt habe. Die steht schon seit Jahren unter Beschuss und die wird seit Jahren so systematisch Stück für Stück umgebaut zu Unternehmen. Das fing an unter Seehofer, mit, dass man sie in Konkurrenz zueinander gestellt hat in den 90er Jahren. Das ist weiter betrieben worden dann von Rot-Grün dass sie Wahltarife, Selbstbehalte, Zuzahlungen eingeführt haben. Auch Zuzahlungen sind ja was Entsolidarisierendes. Zuzahlung muss nur der oder diejenige leisten, die krank ist. Und das heißt, der Patient oder die Patientin wird auch noch bestraft, nicht nur, dass sie krank ist, sondern sie muss auch noch was bezahlen, wenn sie in die Praxis geht oder wenn sie Medikamente braucht. Und Schwarz-Gelb hat ja dann, was im Moment kaum irgendwie Wirkung entfaltet, den Zusatzbeitrag zu einer Kopfpauschale ausgebaut. Seit dieser Reform von Rösler und Merkel ist es ja so, dass der Arbeitgeberbeitrag eingefroren ist für die Krankenkassen und nur über Zusatzbeiträge noch weitere Kostensteigerungen finanziert werden. Und die werden pauschal eingenommen. Also nicht mehr abhängig vom Einkommen, sondern jeder zahlt dieselbe Summe Geld. Ja. Und jetzt haben Sie, das ist die Grüne, und danach höre ich dann auch auf, und zwar das Wirtschaftsministerium, nicht das Gesundheitsministerium, ein Gesetz verabschiedet, ist auch schon durch die dritte Lesung, aber noch nicht durch den Bundesrat gegangen, wo sie das Wettbewerbsrecht geändert haben. Ja, das gilt erstmal für andere Unternehmen, hat mit der Krankenkasse gar nichts zu tun, aber in diesem Gesetz gibt es den schönen Satz, nur einen Satz, in dem steht, die gesetzlichen Krankenkassen werden unter Kartellrecht gestellt. Und das bedeutet, dass man sie behandelt wie Unternehmen. Das wollten die auch so. Ja? Also das war wohl die erklärte Absicht von den Brüdern und von der FDP. Und das hätte gehörige Konsequenzen, wenn sich das durchsetzen würde. Es ist eben, also in, wie gesagt, in dritter Lesung verabschiedet, aber es ist noch nicht durch den Bundesrat und wird auch nicht nur durch den Bundesrat gehen. Das liegt im Moment auf Eis, weil sich da die Mehrheiten geändert haben nach der Niedersachsenwahl und die deshalb das nicht mehr verabschiedet haben, sondern das immer weiter rausgezögert haben. Es gibt ein Bundesratspapier, in dem ganz klar steht, wenn ihr das tut, die gesetzlichen Krankenkassen unter Kartellrecht stellen, dann stellt ihr sie Unternehmen gleich und dann können sie ihre Aufgabe als Körperschaften öffentlichen Rechts so nicht mehr erfüllen, sondern dann sind sie Unternehmen. Und wenn sie Unternehmen sind, dann gilt für sie Wettbewerbsrecht. Und wenn für etwas Wettbewerbsrecht gilt, dann gelten dieselben Regeln wie für den Pharmagroßhandel, wie für die Pharmaindustrie, wie für Aldi und Lidl und BMW. Dann gilt das, was weiß ich, keine Absprachen mehr geben darf, Preisabsprachen. Deshalb ist zum Beispiel die Pharmaindustrie dahinterher, ne, dass die gesetzlichen Kassen nicht mehr also dass sie zu Unternehmen umgebaut werden, weil sie dann nicht mehr zusammen agieren können, wie ein Monopol. Das ist also das, was dahinter steckt. Das wäre gewissermaßen eine Privatisierung, eine Gleichstellung fast mit den privaten Versicherungen. Ja? Und wenn man das weiterspinnt, könnte man sagen, naja, dann wird als nächstes wahrscheinlich der Risikostrukturausgleich fallen, also so ein Ausgleichsmechanismus, der nochmal zwischen den verschiedenen Kassen und ihren unterschiedlichen Patientinnengruppen nochmal also Geld hin und her geschoben hat, wo die gegenseitig nochmal sozusagen solidarisch sein mussten. Ich würde sagen, dann fällt auch der einheitliche Leistungskatalog. Das ist auch erklärtes Ziel der FDP. Es soll einen Wettbewerb um Leistungen geben. Und wenn das alles der Fall sein wird, dann wird also zur Krönung der Europäische Gerichtshof kommen und wird sagen, und ich finde zu Recht, jetzt habt ihr eure Körperschaften öffentlichen Rechts, von denen wir immer gesagt haben, die gehen keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nach. Jetzt habt ihr die umgebaut zu Unternehmen. Jetzt sind wir zuständig. Ja, es gab schon mehrere Verfahren, das der EuGH immer abgelehnt hat. Er hat gesagt, nee, da sind wir nicht zuständig. Das ist Gesundheitswesen, das sind irgendwie keine wirtschaftlichen Unternehmen, das sind solidarische Organisationen. Da haben wir nichts zu sagen und die Pharmaindustrie kannst da auch nicht klagen. Dann könnten sie das. Und dann wäre dieses schöne Solidarsystem, das ja schon große Lücken hat und große Ungleichheiten, das wäre am Ende, würde ich sagen. Das würde bedeuten eine Privatisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist jetzt im Moment vom Tisch, aber ich glaube nicht, dass das letzte Wort deshalb geredet ist. Das kommt darauf an, wie die nächste Regierung aussehen wird und ob die das nicht wieder auspacken werden. Also das heißt, es besteht eigentlich die Gefahr, dass sozusagen das Kernstück von dem, was noch solidarisch war, in diesem Gesundheitswesen, dass das mit so einem Federstreich, mit einem Satz in einem Wettbewerbsgesetz kaputt gemacht wird. Ja, ich schätze, ideologisch und politisch wird das dann noch so sein, dass sie dann noch nach Brüssel zeigen werden und sagen, die bösen Bürokraten in Brüssel machen das schöne deutsche gesetzliche Versicherung kaputt. So werden sie es dann irgendwie drehen. Ja, aber Fakt ist, dass das in der EuGH nur kann, wenn eben in Deutschland die deutsche Politik und in Klammern die deutsche Bevölkerung das zulässt, ja, wenn die das so umbauen. Und das wieder rückgängig zu machen, da wird keine Gesundheitsreform ausweichen. Da wird es, also das wäre ja, also wenn das mal alles geschehen würde, dann bräuchte es ja einen gesellschaftlichen Aneignungsprozess von irgendwie privaten Organisationen. Das ist im Moment, glaube ich, in Deutschland kaum ausmalbar. Also das wieder zurückzudrehen und zu sagen, wir erkämpfen uns als Bevölkerung wieder eine solidarische gesetzliche Versicherung. Wenn Sie uns das erstmal abgenommen haben oder wenn wir es uns abnehmen lassen, dann wird das erstmal weg sein. Ja, dann braucht es noch andere Kräfte, sich das wieder zu holen. Also das ist, glaube ich, das, was im Moment auf dem Spiel steht. Und das wäre auch ein Prozess von reeller Subsumption, nämlich von Bereichen, die im Moment nicht kapitalistisch organisiert sind, die kapitalistisch zu machen. Soweit. 5 Jahre.